Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, ohne der Sachlichkeit des hier zu behandelnden Themas zu nahe treten zu wollen, muss ich meinen Ausführungen ein paar persönliche Bemerkungen vorausschicken. Zwar spreche ich hier als abgestempelter Parteimann, aber ich rede nicht so, wie ich rede, weil ich Nationalsozialist bin. Ich bin Nationalsozialist, weil ich so denke, wie ich rede. Und weil das, was ich sage, der nationalsozialistischen Überzeugung entspricht. Wir Nationalsozialisten verwahren uns auf das Leidenschaftlichste dagegen, dass unsere Bewegung der Ausdruck irgendeiner Parteimeinung sei. Der Nationalsozialismus ist keine Partei im alltäglichen Sinne dieses Wortes. Er ist eine Bewegung, die sich zum Ziele gesetzt hat, das ganze deutsche Volk in all seinen Klassen, Ständen, Berufen und Bekenntnissen zu umspannen. Seine Idee ist so weit gesteckt, dass unter ihrem Dach ein ganzes Volk Platz hat. Wir bezweifeln keineswegs die tiefen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Gegensätze, die das deutsche Volk zerreißen und innerlich aufspalten. Aber wir sind der Meinung, dass es darüber hinaus eine Gemeinsamkeit gibt, die uns alle verbindet und dass der Dienst an dieser verpflichtenden Gemeinsamkeit erst die Kraft und Möglichkeit gibt, die Fragen des Tages, über die wir uns nun 14 Jahre lang frucht- und ergebnislos die Köpfe heiß geredet haben, einer erträglichen Lösung zuzuführen. Wir Nationalsozialisten sehen in der Politik etwas mehr als nur die Fortsetzung des eigenen Geschäfts unter Inanspruchnahme staatlicher Mittel. Für uns ist Politik Dienst am Volksganzen. Und nicht ein formales Staatsgebilde steht für uns im Mittelpunkt all unseres Denkens, Empfindens und Handelns. Sondern das Volk selbst mit all seiner Not, seinem Elend, seinem Hunger nach Arbeit, Brot und Luft und Sonne. Das Volk mit seinen unsterblichen schöpferischen Fähigkeiten, die auf ein großes gemeinsames Ziel wieder hingewandt, auch eine neue Blüte der deutschen Volks- und Nationalkultur aus sich hervorbringen werden. Jede große Politik muss eine fest umrissene und klar geschaute Weltanschauung zur Grundlage haben. Diese Weltanschauung darf nicht von politischen Wünschen und persönlichen Eigensüchten abgeleitet werden. Im Gegenteil, sie muss am Anfang jeder politischen Arbeit stehen, die von ihr aus Ursprung, Linie und Ziel empfängt. Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Masse. Und nur eine Politik, die es versteht, Masse in Bewegung zu bringen und zu organisieren, ihr Gehalt und Gestalt zu geben, wird in diesem Jahrhundert auf die Dauer erfolgreich sein können. Das soll nicht besagen, dass die Politik sich den wandelbaren Wünschen der Masse unterzuordnen haben. Sie muss sich im Gegenteil die Aufgabe stellen, die Masse zu formen und ihren geballten Millionenwillen dem großen, tatbewussten und wegeweisenden Willen des führenden politischen Kopfes dienstbar zu machen. Die Masse ist an sich Rohstoff. Sie zu gestalten und aus ihr jene Kräfte herauszuholen, die Systeme stürzen und neue Welten aufbauen, wird die erste und vornehmste Aufgabe jeder staatsmännischen Begabung sein. Auch der wahre Politiker ist im letzten Sinne des Wortes ein Künstler. So wie der Bildhauer den rohen Marmor abzirkelt, behaut und meißelt, so formt der Staatsmann aus dem rohen Stoff Masse ein Volk, gibt ihm ein inneres Gerippe und ein haltendes Gefüge, und bläst ihm dann jenen schöpferischen Odem ein, der das Volk zur Kulturnation emporwachsen lässt. Wir Nationalsozialisten sind keine Handwerker der Politik. Wir sehen in den Tagesfragen und Tagesnöten zwar einen Teil der uns obliegenden Sorgen, aber darüber steht doch ein Wille und darunter liegt eine Idee, die Tagesfragen und Tagesnöten erst den echten Sinn und auch die einzige Lösungsmöglichkeit geben. Es ist in der Politik nicht damit getan, dass man allein das Getriebe und die Übung des parlamentarischen Lebens versteht und beherrscht. Das ist das Unwesentliche. Wesentlich aber ist, dass man die geheimen schöpferischen Triebkräfte erkennt, die im Volke selbst lebendig sind, dass man sie fördert und entfaltet und zur rechten Zeit auch einzusetzen gewillt und entschlossen ist. Eine Politik ohne das Volk ist dumm und sinnlos. Eine Politik gegen das Volk, ein Verbrechen. Das Volk selbst geht an die Fragen der Zeit mit dem unverbildeten, zwar einfältigen, aber im Grunde genommen doch immer richtigen Verständnis des kleinen Mannes von der Straße heran. Das Volk wird immer das Bestreben haben, von schwierigen und verwickelten politischen Situationen das störende Beiwerk abzustreifen und die grundsätzlichen Fragen im Kern und Wesen zu erfassen. Das Wiedererwachen des deutschen Volkes in den vergangenen 5 Jahren hat noch einmal vor aller Welt die Richtigkeit des aberwitzig erscheinenden englischen Wortes erhärtet. Jedes Volk ist immer klüger als seine Regierung. Wenn wir Nationalsozialisten heute die Sprache des Volkes sprechen, wenn wir getreu nach Luther beim Reden und Schreiben dem Volke aufs Maul schauen, so leiten uns dabei keine geistreichelnden und überklugen Beweggründe. Wir haben mit den Parteien und Systemen, die uns feindlich sind, nichts auszuhandeln als nur, dass wir sie entfernen wollen. Wir sind deshalb auch nicht von dem Ehrgeiz besessen, uns ihnen verständlich zu machen. Verstehen braucht uns nur das Volk. Deshalb sprechen wir in der Sprache des Volkes, damit das Volk uns versteht. Wir sind alle Kinder dieses Volkes und haben uns zum Ziel gesetzt, eine wahre Politisierung der breiten Massen durchzuführen. Und das allerdings erscheint uns nur möglich, wenn wir die Verwirrung der politischen Gedankenwelt, die in Deutschland seit 1918 eingerissen ist, wieder auf das einfachste Maß zurückleiten, sodass auch der letzte Mann auf der Straße die deutsche Lage zu erkennen vermag, bis zu dem Entschluss, sich aufzulehnen gegen den Verfall der öffentlichen Dinge und mitzuhelfen, aus dem Widerstand heraus eine neue Volksgemeinschaft zu formen, die die Macht an sich reißen wird, um verantwortliche deutsche Politik zu betreiben. Charakter haben, das heißt, alles das als selbstverständlich tun und lassen, was der eigenen Art entspricht. Zum Charakter gehört etwas Klugheit und viel Mut. Der Charakter ist jedem Kompromiss Abhold. Deshalb wurde der demokratische Parlamentarismus charakterlos, weil er auf dem politischen Kompromiss beruhte. Sein Wesen bestand und besteht in der Parteimeinung, die gegen die andere Parteimeinung abgewogen wird, um am Ende im ewigen Zugeständnis mit ihr zu ersticken. Menschen und Parteien mit Charakter sind peinlich und unbequem. Sie leisten sich den Luxus einer eigenen Überzeugung. Und was noch schlimmer ist, sie lassen sich nicht dazu bringen, die eigene Überzeugung aus Nützlichkeitserwägungen gegen die andere einzutauschen oder doch mit ihr einen faulen Frieden zu schließen. Je meinungsloser ein Mann ist, desto besser scheint er in den demokratischen Gleichheitswahn zu passen. Und je weniger eine Partei von einer festen Überzeugung unbeirrbar ausgeht, umso leichter fällt es ihr, sich in das ungefährliche Spiel der parlamentarischen Kräfte einzuschalten. Ein Volk besitzt Nationalcharakter, wenn es von einem einheitlichen und unerschütterlichen nationalen Willen beseelt ist und diesen Willen kompromiss- und einschränkungslos in der Welt durchzusetzen versucht. Gewiss trägt das manchmal den Schein eines trotzigen Eigensinns an sich, der ohne jede wendige Biegsamkeit sein eigenes Recht verficht. Aber es ist immer noch besser, eigensinnig eine gleichbleibende Meinung zu vertreten, als gar keine Meinung zu haben und sich in allem der Meinung der Mehrheit anzuschließen. Der Nationalcharakter des deutschen Volkes hatte einmal eine bestimmte Not und einen festen Umriss. Er trat der Welt in einheitlicher und klarer Form entgegen und setzte sich auch seiner Art gemäß mit der Welt auseinander. Die Welt musste sich mit ihm als einer unabänderlichen Tatsache abfinden. Man konnte ihn lieben, hassen oder fürchten. Wegdisputieren konnte man ihn nicht. Der Begriff deutscher Charakter schloss für alle Welt ganz bestimmte Tugenden in sich. Das waren Treue, Fleiß, Klugheit und Mut bei Hoch und Niedrig, Idealismus und Uneigennützigkeit. Und dazu eine manchmal fast bis ins Krankhafte gesteigerte Gerechtigkeit gegen alles und jedermann, die oft und oft sogar dem eigenen Interesse bitteren Schaden zufügte, sodass schon Klopstock in einer seiner Oden dem deutschen Volke zurufen musste: Sei nicht allzu gerecht, Sie denken nicht edel genug zu sehen, wie schön dein Fehler ist. Auf diesem Boden des deutschen Nationalcharakters wuchs und blühte die deutsche Nationalkultur. Wenn wir unter Kultur die Summe aller schöpferischer Fähigkeiten eines Volkes verstehen, zuzüchtig all der schöpferischen Leistungen, die aus diesen Fähigkeiten entspringen, dann sind die deutschen Kulturfähigkeiten und Kulturleistungen in allem und überall das Ergebnis des deutschen Nationalcharakters gewesen. Träger dieser Nationalkultur war das ganze Volk. Sie kommt ebenso zum Ausdruck in den Holzschnitzereien eines oberbayerischen Hirten, wie in der schweigenden und geschlossenen Einsamkeit deutscher Bauernhäuser in unseren Nord- und Ostprovinzen. Die deutschen Dome in Ulm und Straßburg und Freiburg, die Bildwerke eines Albrecht Dürer, die geistigen Zeugnisse eines Kant und Schopenhauer, die Lyrik Goethes und Mörikes, das dramatische Genie eines Friedrich von Schiller, die 9. Symphonie und die letzten Streichquartette Beethovens, die preußische Staatsidee eines Friedrich Wilhelm des Ersten und Friedrich des Einzigen, die Reichsschöpfung eines Bismarck. Sie alle sind die beglückenden Ergebnisse jener schöpferischen Kulturfähigkeit des deutschen Volkes, die auf dem Boden des deutschen Nationalcharakters emporschoss. An dieser Kultur hatten Arbeiter und Bürger und Bauern ihren gleichen Anteil. Sie war nicht auf eine Klasse, auf einen Stand oder auf ein Bekenntnis begrenzt.